Ohne viele Worte macht sich der 92-jährige Eduard Leander auf die Reise in die Ukraine. Seine Enkelin Adele versucht, ihn zu stoppen, hat aber keinen Erfolg. So fährt sie gegen ihren Willen mit ihm Richtung Ukraine, in ein politisch instabiles Land. Aber was sucht Adeles Großvater dort? Leanders letzte Reise ist ein Drama von Regisseur Nick Baker-Montes. Du musst sofort zum Bahnhof Lichtenberg. Opa will in die Ukraine fahren. Rede mit ihm. Als Adele, gespielt von Petra Schmidt-Schaller, den Bahnhof erreicht, sitzt ihr Großvater Eduard Leander, gespielt von Jürgen Prochnow, schon im Zug Richtung Ukraine. Sie versucht, ihn zu überzeugen, nicht zu fahren. Doch der alte Mann ist stur und ändert seine Meinung nicht. Was machst du da, verdammt? Du kannst nicht in die Ukraine fahren. Anscheinend schon. Der Zug fährt los und mit ihm Adele, die überhaupt keine Lust auf diese Reise hat. Doch an der Situation kann sie nun nichts ändern. Ihre Mutter, gespielt von Susanne von Borjody, ist froh, dass der alte Mann nicht alleine reist. Wir fahren in die Walachei, was findest du gut? Er ist nicht alleine, das finde ich gut. Erst mit der Zeit findet Adele heraus, dass ihr Opa auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe ist, die er als junger Wehrmachtsoffizier im Osten zurücklassen musste. Wieso, ihr fahrt nicht hier? Frag meinen Großvater. Ich suche eine Person. Er sucht eine Frau, die er geliebt hat. Großvater und Enkelin haben auf der abenteuerlichen Reise durch die politisch instabile Ukraine die einmalige Gelegenheit, sich besser kennenzulernen und sagen dabei ganz klar, was sie voneinander denken. Du hast nie geredet. Weil du es nicht verstehst. Ein Niemand, der nichts auf die Reihe kriegt. Und was kriegst du auf die Reihe? Du hast die Menschen, die du eigentlich lieben solltest. Ganz schön stur bist du. Wenn ich das vorhab. Das emotionale Roadmovie Leanders letzte Reise verbindet alt und jung, private Geschichte und politische Historie. Der Film kommt am 21. September in die deutschen Kinos.